das seit je gesehen, kannst nicht verdrehen, kannst niemals auseinandersehen. Es ist wie ein Fluch, das schöne Tuch über allen Dingen, die sich willig lassen zwingen. Es ist nur das Wort aller Dinge, ewige Hort, hier führ ich sie ein. Bin ich Dichter?